Jonathans Tochter Celia, die aus Kalifornien zu Besuch kam, war der Meinung, der Tod ihrer Mutter habe bei ihm einen Mini-Nervenzusammenbruch ausgelöst, und Charlotte Porter, glamourös, gewinnend und zumindest für ihn rätselhaft, sei nur ein Symptom davon gewesen. Eine Kombination aus Verdrängen und Verhandeln. Celia hatte an der SMU in Oakland Gesundheitswesen studiert, und sie fand es gesund, dass Charlotte und er die Sache einvernehmlich beendet hatten. Gut für die nächste Lebensetappe, wie immer die aussehen würde. Wahrscheinlich sei es sogar gut gewesen, dass er Charlotte geheiratet hatte und dass sie zu jenen verlockend unergründlichen Frauen gehörte, für die Langlebigkeit nichts Reales war. Irgendwo in diesem Zusammenhang benutzte Celia das Wort Narbengewebe, worauf Jonathan scharf widersprach. Er empfinde ihren wohlfeilen Doktorandenjargon als herabsetzend und sei enttäuscht, dass sie so mit ihm rede. Sie nehme sein Leben nicht so komplex wahr, wie es gesehen werden müsse. Dem hatte Celia nichts zu entgegnen. Sie verbrachte einfach ein langes Wochenende in der Stadt und ging viel aus. Dann flog sie zurück nach Paso Robles, wo sie an einer Montessori-Schule unterrichtete und mit ihrem Mann zusammenlebte. Doch an dem Morgen, als sie abreiste, schrak Jonathan aus dem Schlaf hoch, in misstönender Überraschung darüber, dass er allein in seiner Wohnung in der Watt Street war und nicht woanders. Wo, das wusste er nicht. Dieses Gefühl hatte irgendetwas mit Charlotte zu tun, aber er wollte sie ganz sicher nicht anrufen, um danach zu fragen, so als dächte er, ihr ginge es gerade genauso. Das dachte er nämlich nicht. Zu dem intensiven, aber kurzen Eheleben mit Charlotte gehörte nicht nur die Erkenntnis, dass sie beide wenig Freunde hatten, sondern dass er praktisch niemanden kannte, der sie kannte. Und abgesehen von Bales und Celia galt das auch umgekehrt, war Charlotte aber egal. Doch dieses Missgefühl, im Grunde drückte das Enttäuschung und Verwirrung aus, zeigte an, dass es etwas gab, das er nicht wusste, aber erfahren wollte von jemandem, den er nicht kannte, und zwar über Charlotte. Er hatte keinen Schimmer, was das sein konnte. Man, Celia, wäre schnell mit der Einschätzung bei der Hand gewesen, dass es sich da nur um einen verschleierten Ausdruck von Einsamkeit handelte. Der einzige Mensch, der wahrscheinlich eine Ahnung davon hatte, worum sich sein Selbstgespräch drehte, war wohl Charlottes abgängiger ehemaliger Mann in Irland, der Seefahrer-Architekt Dolan. Es hatte immer eine Verbindung zwischen Francis Dolan und ihm gegeben, jedenfalls nach Jonathans Empfinden, und es war gut möglich, dass dieser, wenn es sich so ergab, auch empathisch auf ihn reagierte, auch wenn Dolan Charlotte hatte fallen lassen, um die Meere zu durchpflügen, während Charlotte Jonathan nur deshalb hatte fallen lassen, und zwar ohne Bedauern, weil sie es eben wollte. Mitte Februar, kurz nach Valentinstag und in totaler Verletzung seines kühnen neuen Verständnisses von der Ehe und der Sequenz des Lebens, rief Jonathan bei Francis Dolan im County Kerry an, wo Dolan sein Architekturbüro hatte und mit einer polnischen Frau und seinen undankbaren Kindern lebte. Es war kinderleicht gewesen, die Nummer herauszufinden, und es würde auch nicht nötig sein, Charlotte davon zu erzählen. Sie hätte, das wurde ihm klar, vermutlich nichts dagegen gehabt, aber allein, dass sie davon wusste, hätte ihm ein komisches Gefühl gegeben. Francis Dolan reagierte mit kühler Höflichkeit, als Jonathan sich am Telefon als jener Jonathan Bell vorstellte, der Charlotte nach ihm geheiratet hatte und jetzt ebenso von ihr geschieden war wie er und der jetzt aus Übersee anrief, weil er was genau wollte? »Ah ja, genau«, sagte Dolan und hörte sich erstaunlich irisch an. Damit hatte Jonathan nicht gerechnet. Es war 9 Uhr früh in New York und 2 Uhr nachmittags, wo Dolan war. Der Ort hieß Dunquin, am Meer. Francis Dolan war jetzt vermutlich mitten in seinen Projekten und hatte an einem großen Tisch irgendwas zu zeichnen. »Entschuldigung, dass ich Sie mitten am Arbeitstag anrufe«, sagte Jonathan und fühlte sich dumm, als hätte er nicht selbst die Uhrzeit bestimmt. »Nun ist es so. Okay«, sagte Francis Dolan. »Ist irgendwas mit Charlotte?« »Nein«, sagte Jonathan. »Ich meine, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Das ist nicht der Grund meines Anrufs. Ich wollte Sie nicht beunruhigen.« »Ah, na, das ist ja gut«, sagte Francis Dolan. »Was kann ich für Sie tun, John, nicht wahr?« »Genau«, sagte Jonathan. »Jonathan Bell aus New York.« »Was kann ich für Sie tun, Jonathan?« Francis Dolan war jetzt eine nachweisbare Person. Wahrscheinlich stand er vor einem riesigen Koppelfenster zum Meer hin in einer schweren Wollstrickjacke etwa. Francis Dolan war 52. Jonathan hatte bei Charlotte ein Foto von ihm mit den Töchtern gesehen, groß und hager, mit einem verkniffen, verknitterten irischen Gesicht und schwarzen Locken. Da trug er diese Art Jacke. Jonathan wollte gerade erklären, was Dolan für ihn tun konnte. Da passierte etwas. All die laute, aufgewühlte, misstönende Unruhe und Verwirrung, wegen der Jonathan glaubte, er müsse etwas über Charlotte erfahren, verstummten auf einmal. Er hatte erwartet, in seinem Kopf würde sich wie von selbst eine Frage stellen, sobald er den Architekten Dolan am Apparat hatte, wie jetzt, aber das geschah nicht. Stattdessen nur Stille, keine Frage. Er fühlte sich kindisch, das war lähmend peinlich. »Ich wollte Sie etwas wegen Charlotte fragen.« Das kriegte er gerade noch heraus und es führte zu weiterer Stille bei Dolan, einem Seufzer, dann zu einem Einschenkgeräusch in ein Glas Wasser, ein Glas Wasser auf einem Schreibtisch. »Was könnte das sein?« fragte Francis Dolan. Seine Stimme klang, als hätte er gerade einen Blick aus dem Fenster geworfen. »Ich habe schon ziemlich lange nicht mehr mit Charlotte gesprochen, jahrelang, würde ich sagen. Die Kinder haben kaum Kontakt zu ihr, obwohl ich glaube, sie lieben sie. Doch, doch. Sind Sie nicht mit ihr verheiratet?« »Nein«, sagte Jonathan, »wir haben uns scheiden lassen. Letztes Jahr.« »Ah, ja, ja«, sagte Dolan, »das haben Sie ja schon erwähnt. Entschuldigung, was möchten Sie denn wissen? Ich weiß gar nichts mehr.« Und mit einem Mal wusste Jonathan genau, was er von diesem Mann wissen wollte, in dessen Leben er ohne Vorwarnung eingedrungen war, dem er nie begegnet war und auch nie begegnen würde und zu dem er keinen Draht hatte, egal was er sich idiotischerweise ausgedacht hatte. »Ich wollte wissen, was Ihr Gefühl zu Charlotte ist«, sagte Jonathan. »Mir fällt es schwer herauszufinden, was mein Gefühl sein sollte als einer, der von ihr geschieden ist.« Die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt gerade einen Mini-Nervenzusammenbruch erlitt, bestand absolut. Er schaute aus seinem eigenen Fenster in den großen, luftigen Himmelsraum, den einst das World Trade Center beherrscht hatte. »Wie nochmal?«, sagte Francis Dolan aus Irland. »Was mein Gefühl zu Charlotte ist?« »Mir ist klar«, sagte Jonathan, »das ist...« »Also, das ist ja wohl vollkommen daneben«, sagte Francis Dolan. »Sind Sie betrunken, Jonathan? Was mein Gefühl zu Charlotte ist, es ist egal, wen Sie fragen würden. Charlotte ist total ichbezogen und total unwiderstehlich. Man muss sie überleben. Wissen Sie das nicht? Deshalb hat sie keine Freunde.« »Nein«, sagte Jonathan. Er meinte nur das Trinken. »Ist das hier irgendeine Verarschung?« »Nein«, sagte Jonathan. »Aber Sie haben recht, dieser Anruf ist vollkommen daneben. Ich hoffe, Sie können mir das verzeihen.« »Ihnen verzeihen? Na, toll. Natürlich«, sagte Francis Dolan. »Entschuldigung, ich lege einfach auf«, sagte Jonathan. »Sie werden nichts mehr von mir hören.« »Na, das ist auch toll«, sagte Francis Dolan. »Tschüss.« »Tschüss«, sagte Jonathan, legte auf und fühlte, Auch wenn er ihm nicht nachgab, das japsende, magenverkrampfende Bedürfnis laut zu schreien. Nur was? Charlotte chauffierte sie in ihrem cremefarbenen Mercedes-Kombi, Baujahr 92, der 300.000 Kilometer runter hatte und hinten drin lauter Hausverkaufsschilder mit Sotheby, Charlotte Porter. Sie holte Jonathan nach einer Wohnungsbesichtigung ab und sie fuhren die Westside hoch Richtung Yonkers. Da lag River Mansions, wo Charlottes Mutter lebte. Es war Labor Day, wenig Verkehr. Der würde erst kommen, wenn die Wochenendler in Schwärmen zurückkehrten und alle Brücken und Schnellstraßen verstopften. Die absolute Hölle. In der Vormittagssonne bildete der glänzende Fluss neben ihnen eine stählerne Maske. Die Gezeiten drückten Lastkähne gegen die eigentliche Strömung. Der Himmel über New Jersey stand matt sommerweiß hinter den Reihen der Wohntürme und den großen Flugzeugen, die den Anflug auf Newark unternahmen. Während sie auf die Henry-Hudson-Brücke zufuhren, lief ein Hund, ein großer, langbeiniger, lederbrauner Jagdhund, der gepflegt auf Jonathan wirkte, über die Fahrbahn, hielt bei dem Zaun auf dem Mittelstreifen inne und setzte sich hin, schaute den vorbeisausenden Autos zu. Er nahm die anderen Fahrspuren in Augenschein. »Keine großen Chancen«, dachte Jonathan. »Charlotte und er würden diesen Hund auf ihrer Rückfahrt in die Stadt wiedersehen.« Charlotte wirkte weder deprimiert noch besorgt wegen ihrer Mutter, nicht im geringsten. Sie wirkte glücklich. Sie hatte abgenommen, trug eine Kesse gelbgerahmter Brille, ihre Haare waren jetzt kürzer und dunkler getönt. Durch die Gewichtsabnahme hatten sich die Lachfalten vertieft, was sie älter aussehen ließ, als er in Erinnerung hatte. Seit jenem Tag auf der Straße hatte er sie nicht wiedergesehen, seit einem Jahr. Sie war immer noch strahlend schön und geistreich und bezaubernd. Als er in der Lobby auf sie gewartet hatte, war ihm noch einmal durch den Kopf gegangen, dass er kein Interesse mehr daran hatte, mit ihr verheiratet zu sein, aus all den guten Gründen, die er sich eingebläut hatte. Aber er wusste, heiraten würde er sie sofort noch einmal und wahrscheinlich sollten sie genau das auch tun. Es kam ihm nicht unwahrscheinlicher vor als das Gegenteil. Diese alten, vermoosten Übereinstimmungen lagen längst hinter ihm. Und tschüss, das hatte ihm, während er auf sie wartete, ein angenehm befriedigtes Gefühl gegeben. Auf dem Weg durch Riverdale, wo er einst gehofft hatte, sie mit einem prachtvollen Haus überschäumend glücklich zu machen, redete Charlotte über alles Mögliche, was ihr gerade so in den Kopf kam. Nicht die kleinste Spur Verkrampfung nach einem ganzen Jahr Schweigen. Sie fühlte sich absolut wohl in seiner Nähe. An den Füßen hatte sie genau dieselben oblatendünnen blauen Sandalen wie an dem Abend vorm Kino, dazu aber, was sie mein Bauernoutfit nannte, beige mit dünnen roten Schmucknähten, was ihre schlanken, bloßen Schultern und gebräunten Beine betonte. Charlotte erkundigte sich nach Jonathans Gesundheit. Sie glaubte, er hätte sich operieren lassen, es war aber die OP aus den Zeiten ihrer Ehe. Sie merkte an, dass er abgenommen habe und Jeans trüge, was er früher nie gemacht habe, ihm aber gut stehe, wobei dieses Modell etwas zu schlapperig geschnitten sei, die solle er mal gegen was Netteres auswechseln. Und sie erklärte ihm, dass die Besuche bei ihrer Mutter sie ziemlich belasteten, weswegen sie jetzt immer eine Freundin oder einen Freund mitnehme. Inzwischen habe sie aber alle aufgebraucht, so viele seien es ja nicht. Ihre Mutter leide an kongestiver Herzinsuffizienz und zu viel Natrium im Blut. Harnvergiftung habe sie auch, was zu unglaublichen Wachträumen führe und manchmal rede sie brüllkomisches Zeug. Falls auch heute solle er nicht darauf achten. Charlotte sagte, das laufe wohl auf Nierenversagen hinaus und sei kein gutes Zeichen. Dazu komme noch eine Wäscheliste anderer Krankheiten. Mit anderen Worten, sehr lange habe ihre Mutter nicht mehr zu leben. Die eine Behandlung schließe jeweils die andere aus. Und ihre Mutter wolle sowieso nicht repariert werden und habe verkündet, sie freue sich auf eine lange, selige Zeit des Todseins. Charlotte erwähnte auch ihre Schwester, die einmal zu Besuch gekommen, jetzt aber wieder weg sei, eine Erleichterung. Charlotte mochte ihre Schwester nicht, die vor einiger Zeit den Schritt gewagt habe, sich den Kopf zu rasieren und eine Ausbildung zur Spiritistin anzufangen. In der Hospizabteilung hatte Nika, bevor sie wieder in den Flieger stieg und nach Hause flog, für eine Menge Aufruhr gesorgt, indem sie allen erklärte, dass in einem Raum, wo jemand starb, der Druck ansteige. Die Krankenschwestern widersprachen und sie, Nika, spüre bereits den ansteigenden Druck im Zimmer ihrer Mutter. Charlotte fand das unverantwortlich von ihr. Sie sollte lieber einfach ihr Haar wieder nachwachsen lassen. Charlotte erzählte Jonathan, in letzter Zeit habe sie ein paar Rückschläge erlebt, sagte aber nicht, was für welche. Er dachte an eine Trennung, vielleicht von diesem raubvogelhaften Anwalt, oder vielleicht erreichte sie auch ihre Verkaufsquoten an Edelimmobilien nicht. Sie sagte, sie fühle sich schon besser, seit sie das medikamentös behandeln lasse, und bald würde ihr Leben wieder genug Kraft haben, um über die üblichen Bedingungen hinausgehen zu können. Dann würde sie gewisse Dinge in den Vordergrund rücken und andere dürften zurücktreten und verschwinden. Worum es sich dabei handelte, sagte sie nicht, und Jonathan machte sich nicht die Mühe, danach zu fragen. Beim Fahren fiel ihm auf, dass sie die drei dünnen Silberarmreifen, die früher immer ihre schönen Handgelenke betont hatten, nicht mehr trug. Was sie trug, war ein Ring mit einem großen ampelgrünen Smaragd mit Smaragdschliff, wohl ein Geschenk eines Bewunderers. Vielleicht hatte sie ihn auch im Vorfeld eines würdigen Todes von ihrer Mutter geschenkt bekommen. Als er eine Bemerkung zu dem Ring und seinem Leuchten machte, schaute sie zu ihm herüber und lächelte, neckisch und ebenso leuchtend. Sie hatte die Diamantohrringe verkauft, die er ihr damals in seinem Liebeswerben bei Harry Winston gekauft hatte. Sie sei, sagte sie, ihm jetzt eigentlich nicht die Frau für Diamantohrringe, obwohl sie sie immer toll gefunden habe, den Smaragdring, eine Antiquität, liebe sie aber, und er, Jonathan, solle ihn einfach als ein indirektes Geschenk von ihm betrachten. Sie sehe ihn so. Jonathan beobachtete, wie sich der Ring auf dem Steuerrad hin und her bewegte, während Charlotte durch den Mittagsverkehr über den Sawmill Parkway fuhr, nach links, dann nach rechts. Er stellte sich das Paar Diamanten in ihrer HW-Schachtel aus blauem Leder vor, erinnerte sich an sein ansteckendes, draufgängerisches Gefühl an jenem kalten Novemberabend 2002, als er zur 67. Straße gelaufen war, um sie Charlotte beim Abendessen zu schenken. Wenn er Mary Lynn jemals Diamantohrringe geschenkt hätte, und er hatte ihr auch einmal einen fast genauso schönen Abendring mit Solitär geschenkt, allerdings nicht von Harry Winston, dann hätte sie die im Sarg getragen, wie sie es mit dem Abendring getan hatte. Sie hatte Jonathan gebeten, ihn ihr anzustecken, wenn sie plötzlich sterben sollte, und da er sein Wort immer hielt, tat er es, kurz bevor der Sargdeckel geschlossen wurde. Das kam, wie alles mit Charlotte, unerwartet. Neue Verhaltensregeln. Gesten, die ihre ursprüngliche Bedeutung verloren, Versprechungen, bei denen das Verheißene von der klassischen Norm abwich. Einen Moment dachte er an Charlottes praktische Klauseln für eine zweite Ehe, das Gute zu bekommen, was noch übrig war, und wie leicht es immer noch war, in ihrer Nähe zu sein, selbst jetzt noch. Für wie wenig Unglücksgefühle sie sorgte. Der blöde Smaragd war ihm egal, und das war in sich schon eine Offenbarung. Was ihm nicht egal war, ließ sich immer noch nicht so leicht in Worte fassen, war aber nicht nichts. Danach hatte er ihren anderen Ehemann Dolan fragen wollen, als er es nur schaffte, herumzustammeln und sich selbst zu demütigen. Er gab doch keinen Furz drauf, wie dessen Gefühle für Charlotte aussahen. Wichtig war ihm sein eigenes Gefühl ihr gegenüber. Aber die Sprache, die es dafür brauchte, beherrschte er noch nicht. Belanglos war Charlotte jedenfalls nicht für ihn geworden, ganz sicher nicht. Als Charlotte ihm auf der Seemauer vor anderthalb Jahren gesagt hatte, dass ihre Ehe nicht funktionierte, schien sie ihnen beiden doch zu wünschen, dass sie sich viel besser aufeinander einstellen könnten, in einer Art und Weise, die die Ehe nicht zuließe. Für sie zumindest nicht. Vielleicht hatte sie Jonathan das nicht zugetraut, aber sie hatte ihn deshalb nie kritisiert. Erst jetzt, dachte Jonathan, war er dazu in der Lage. Er hatte sich auf Charlotte und auf ihre gemeinsame Situation eingestellt. Völlig. Ja, in seinem Innern war keinerlei Restbestand an unausgedrücktem Begehren für sie übrig, wie offenbar auch umgekehrt. Und das war ja wohl das Ziel gewesen. »Du bist mir böse, Mr. B., stimmt's?« sagte Charlotte lächelnd, ohne den Blick von der Straße zu wenden. »Nein«, sagte Jonathan. »Bist aber kurz ganz schön still geworden. Ich wollte dich nicht verletzen mit den Ohrringen.« Sie legte eine Hand, die mit ihrem Smaragdklunker leicht auf seine, auf die mit seinem klobigen Absolventenring. »Hast du auch nicht«, sagte Jonathan. »Du musst mir aber sagen, falls es doch mal so ist«, sagte Charlotte munter. »Anscheinend passiert mir das manchmal, ohne dass ich es merke. Versprochen? Ich will dich noch lange kennen.« »Versprochen«, sagte Jonathan. Dann fügte er hinzu, »ich hoffe, du kennst mich.« »Da ist nichts dran zu hoffen«, sagte Charlotte. »Überhaupt nichts.« River Mansions war, anders als der Name versprach, kein Herrenhaus, sondern ein buchsbaumumhecktes Rechteck aus mittelhohen Apartmenthäusern, roter Backstein aus den 40er Jahren, früher mal ein Ort, dessen Bewohner nicht alt waren und starben, sondern ein normales Leben führten. Struppige Tertiärwaldbäume verstellten jegliche Sicht auf den Fluss und auf der anderen Seite eines breiten Boulevards wurden in Yonkers mit dem normalen Gewerbefleiß Acetylenprodukte unter die Leute gebracht, Klempnerarmaturen nach Maß verkauft, Anti-Einbrecher-Alarmanlagen hergestellt und Lösungsmittel entwickelt, um die Folgen von Giftunfällen zu beseitigen. Bei ihrem ersten Besuch hier auf der anderen Seite des Flusses hatte Charlottes Mutter River Mansions nicht gefallen. »Ein Trockendock für alte Wracks«, sagte sie zu Charlotte. »Nicht, dass ich keins wäre, und ich war auf jeden Fall mit einem verheiratet.« Charlottes Vater war ein mittlerer Angestellter qua Vetternwirtschaft bei der Stadtverwaltung von Parsons gewesen, ein sanfter, verlässlicher Mann, der Dinge im Rechnungswesen erledigte und sich Söhne wünschte statt zwei wunderschöne Töchter. Charlottes Mutter, eine Rumänin, sagte von sich selbst, sie sei der zigeunerhafte Geist in diesem Bund gewesen. Sie hatte eine kleine Theateragentur gehabt, liebte Schauspieler und Eskapaden, trank und rauchte und riss Witze und kümmerte sich wenig bis gar nicht um ihre Familie. Sie ermutigte Charlotte und ihre Schwester, die High School abzubrechen und eine Europatour zu unternehmen, um etwas zu lernen. Aber sie waren beide an die NYU gegangen und hatten sich dafür entschieden, stattdessen nichts zu lernen. Charlottes Schwester hatte sich eine Weile als Schauspielerin versucht, aber ohne Erfolg. Zum Labor Day besuchten ganze Familien ihre unmöglichen alternden Verwandten in den River Mansions, beladen mit Blumen, Karten, Zeitschriften, Puzzles, Babyfotos und Süßigkeiten, die die älteren Menschen nicht essen sollten. Alles, um mit einem erlöschenden Lieben ein langes Leben voller Mühen auf Erden zu feiern. Jonathan hatte eine blaue Topfhortensie mitgebracht, die ihm zur selbst im Hospiz überbordenden Persönlichkeit von Charlottes Mutter zu passen schien. Charlotte warnte ihn allerdings schon auf dem Hinweg, dass B.C. sein Geschenk vielleicht gar nicht bemerken würde. Daraus solle er sich aber nichts machen. Früher hätte sie es toll gefunden. Charlotte hatte nichts mitgebracht, außer Jonathan.